Wer will, kann natürlich auch gerne in den Chat kommen. Sich sozusagen aktiv beteiligen. Wie gesagt, 3 Stunden mit mir, alles live aus Berlin. Weiter geht's. Klangspione 59, Tom Beltor, mein Name. 3 Stunden, weiter geht's. Seid immer noch bei den Klangspionen. Eine Stunde ist schon rum. Zwei Stunden werden noch folgen. Momentan ein bisschen Techno als Vorbereitung auf den Abend. Thank you. Weiter geht's mit ein bisschen Progressive House. Und dieser schöne Track hört auf den Namen Lifepad und kommt vom Herrn Bruno Martins. Mein Name ist der Tom Beltor. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis 21 Uhr geht die Sendung noch. Viel Spaß. We'll be right back. Gangspiel 159 mit Progressive House. Der Track, der jetzt läuft, ist von Derek Howell. It's all gravy, baby. Die Sendung geht noch bis um 9. Danach kommt Michael Soltex. Genießt den Track, er ist wirklich geil. Falls ich es noch nicht gesagt habe, mein Name ist der Tom Deltor. Ab geht's. Yes. We'll be right back. letzten 20 Minuten sind angebrochen. Zieh nochmal leichtes Tempo an, ein bisschen Techno. Track, der gerade läuft, ist von Len Farkey, Odyssey. Wie gesagt, nach mir kommt der Michael Soltex. Unbedingt dranbleiben und auf keinen Fall wegschalten. Klangspione gerade, letzten 20 Minuten, Tom Welter mein Name. Weiter geht's. We'll be right back. What am I? You just know how to hide. So, meine Lieben, die letzten Minuten sind angebrochen. Das war's. 3 Stunden mit mir. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Klangspione auf MDH Electro.